verkannt, wenn schon aus deiner Tiefe die Fremden ihr Bestes haben. Sie ernten den Gedanken, den Geist von dir. Sie pflücken gern die Traube, doch höhnen sie dich.